Wir erklärten es bereits, der Höhepunkt des hyperboreischen Einweihungsprozesses besteht in dem Zusammentreffen mit den Runen oder dem Erwecken der Chakras dank dem Feuer des Vril, dank Vovre, die am Baume des Menschen, der Irmansol, des Yggdrasil eingerollt ist. Nach 9 Nächten ist es Wotan gegeben, im mystischen Tod seine Chakras zu erwecken oder die 16 Runen wieder zu erlangen, plus 2 gleich 18, Multiplikator von 9 und 1 plus 8 gleich 9. 9 verlorene Machtzentren, der Gral vom Feinde geraubt. Der Held hat es gewagt, auf diese andere Welt zu kommen, um sie wieder zu erlangen, zusammen mit seiner Ella, mit der Pistis Sophia, die auch geraubt und gefangen genommen, angekettet an der Wurzel des Baumes des Schreckens und dort gefoltert und eingeschläfert wurde. Nach dem Erwecken der Herzmitte, das Chakra Anahata, durchbohrt von einer Lanze, ist es dem Helden gegeben zu sterben, sein Ich riskierend, wenn er durch ein schwarzes Loch, durch die schwarze Sonne, die Leere geht. Im Chakra Sahasrara, der Königskrone von Hyperborea, von Luzifer, die im esoterischen Christianismus zur Dornenkrone wird, waren El und Ella eins, Saham, ich bin du. Dort hatten sie sich vermählt, auf dem Gipfel des Monte Meru, in den Höhen von Paradesha, im Palast des Midgard, im Waffensaal der Helden und Walküren in Valhalla. Bei ihrem Sprung in das Sunya, die Leere, in die schwarze Sonne, haben sie sich wieder getrennt, um sich als der absolute Mann und die absolute Frau wiederzufinden, in dem Nichtvorhandensein des grünen Strahls, meine nicht vorhandene Blume, getrennt und vereint für immer. Vereint in der Trennung. Das Mantra des Hamsa, du bist ich, die Umkehrung von Saham, die andere Seite des Spiegels. Dieses hyperboreische Drama ist vom jüdischen Christentum im nordisch-iranischen Mithraismus erkannt worden, es auf nur 3 Tage einschränkend. Am Ende des 3. Tages ereignet sich die Wiederauferstehung. Beim Ergründen des erlebten Mysteriums fällt uns die Frage ein, ob nicht auch die Teilung des Eros im orphischen Mythos eine symbolische Beschreibung des ersten mystischen Todes in einem Einweihungsprozess war, um ein neues Leben zu erlangen, eine Wiedergeburt, eine Wiederauferstehung wie bei Os-Ir-Is und der Irm-An-Sol? Ob dies absichtlich ausgeführt wurde, um ein Bewusstsein und eine Individualisierung der Monada, der Purusha, zu erreichen, wobei dies der wahre Zweck des erhabenen Abenteuers von Leben und Tod, von Verlust, von der Suche, vom totalen Krieg wäre? Und der letzte Sinn des Eindringens in die demiurgische Projektion und Atmung mit der freiwilligen Annahme einer genauen Anzahl von Wiederholungen? Ewigen Rückkehren für jede Note? Und das abgrundtiefe Wagnis, alles zu verlieren, alles aufs Spiel zu setzen, Ella noch El nie mehr zusammentreffen könnten im Exodus durch die gleichzeitigen zahllosen Welten? Welche Unruhe, welche Welle im unbeweglichen Wasser einer Quelle, welches Bild in einem nicht geträumten Traum mag dieses Drama, diesen großen Krieg herausgefordert haben? In einer dieser gleichzeitigen Welten, in der wir uns jetzt so weit unten befinden, mit dem Ich am vernunftgemäßen Bewusstsein gefangen, stets auf der Suche, sich nach dem Verlorenen sehnend, hat sich die Einkerkerung im Gefängnis des Feindes ereignet. Es ist die kriegerische Einweihung des Amor, der esoterische Hitlerismus, der einzige, der die Zauberei, die Faszination des Gefangenen zerstören kann. Arbaris und Aloine. Auf dem Gipfel des Polarberges der Offenbarung befand sich der Garten der goldenen Äpfel. Auf einem Ast der heiligen Steineiche hing das Vlies. Die Feuersäule wurde durch die Sorgfalt von Aloine, die jungfräuliche Priesterin der magischen Liebe, die Fünftgeborene, wachgehalten. Dort traf sie Arbaris oder Avris, der auf einem Pfeil nach Griechenland gereist war. Deswegen nannte man ihn hyperboreischer Eros. Am Pol befand sich auch Medea. Um sie zu treffen, war Jason, der Kamerad Arbaris, dorthin gereist. Sie übergab ihm das goldene Vlies. Doch Alouine gab Arbaris einen Apfel, was dasselbe bedeutete. Und Arbaris sah sie zum ersten Mal nackt. Und eine ganze Ewigkeit hat ihm nicht gereicht, sie bewegt und verzückt zu bewundern. Das hier ist die Geschichte, die sicherlich in der Genesis so erzählt wurde, bevor sie durch die große Verschwörung des Herrn der Finsternis verstümmelt und verfälscht worden ist. Bei dem Baume hat Alouine Arbaris die unbewegliche Liebe gelehrt, die in der Bewunderung ihres nackten Körpers bestand, ohne sie zu berühren, ohne sie zu besitzen in der Verbindung der materiellen Körper, die den Sohn des Fleisches und der Auflösung hervorbringt. Sie erweckte ihre Chakras, ihre goldenen Äpfel am Baume des Paradieses, an dessen Stamm sie lehnte. Und er verwandelte sich in Divya, seine Ketten sprengend und Alouine von ihrem Traum erweckend. Es war mehr als ein Gott mit der Weisheit des magischen Amor, das auf der anderen Seite der Sterne eingeschrieben ist, wie der Name des Gral. Dann wurde Avris Ar-Bar-Is. Ar, das heißt, behüte das ewige Feuer, das der Arya. Bar, vertraue dem Gott, der in dir ist. Is, beherrsche dich selbst, und so wirst du die Mächte des Feindes kontrollieren. Die hyperboreischen Siddhas zeugten keine fleischlichen Kinder. Sie modellierten und gestalteten ihre eigenen Körper. Nur durch die Rassensünde mit der irdischen Eva folgten die Generationen auf Erden aufeinander und ging Paradesha unter, verschwand der Garten der goldenen Äpfel, ging die Feuersäule aus, verdunkelte sich der Vril, verkümmerte das Drachenauge, starb Alouine, ging Hyperborea Atlantis unter. Platon erzählt uns, dass Zeus mit den anderen hyperboreischen Göttern auf dem Gipfel des Polarberges zusammenkommt, um über das Schicksal von Atlantis zu beraten, und führt weiter aus, dass dieses untertaucht, verschlungen wird von einer großen Flut in einer einzigen Nacht, weil die Bewohner die Rassen unterschiedlos vermischt hatten. Das war die wirkliche Ursache der Katastrophe, die Rassensünde, die Vermischung der Göttlichen mit den Töchtern der Menschen. Denn sie haben diese in ihren Körpern geliebt, den fleischlichen Kindern, den Halbgöttlichen, den alten Helden, den Viras, den Riesen lebengebend. Durch das Gesetz der Solidarität, dasselbe, das LAL dazu gebracht haben mag, die Teilung von LLA zu wiederholen, hat die Erde mit dem Fall der göttlichen hyperboreischen Asen eine gleichzeitige Katastrophe erzeugt. Ihre Achse wird umgeleitet, ihre Pole springen aus, die Kontinente werden vertauscht, das Klima verändert sich, sie wird mit einem Eismantel zugedeckt. Hyperborea, das goldene Zeitalter, wird zerstört.